Wir leben in einem Universum der Fülle, das vor lauter Energie vibriert. Alles, was Sie sich erträumen, existiert bereits in diesem Augenblick. Es wartet darauf, dass Sie Ihre Wahrnehmung und Ihre Energie darauf ausrichten und es empfangen. Dazu zählt auch Geld. Geld ist Energie, wie alles andere auch. Und wenn Ihre Frequenz hoch ist, Sie sich nicht gegen Geld sträuben und das Richtige tun, können Sie die Mittel manifestieren, die Sie sich wünschen. Wir alle wissen, dass wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Das haben wir unser Leben lang eingetrichtert bekommen. Doch was uns nicht beigebracht wurde, ist, dass wir auch unsere Energie mit den finanziellen Verhältnissen, die wir anstreben, in Einklang bringen müssen. Anders ausgedrückt, verhalten Sie sich so, als seien Sie schon am Ziel. Geben Sie sich nicht mit Leuten ab, die ständig darüber jammern, wie pleite Sie sind. Streichen Sie die Worte »Ich kann das nicht« aus Ihrem Vokabular. Stellen Sie sich Ihren Traum konkret vor und setzen Sie sich Ziele. Verlangen Sie von sich selbst, derjenige zu werden, der Sie sein müssen, um sich das ersehnte Leben zu erschaffen. Unser Verhältnis zu Geld ist genauso wichtig wie das, was wir dafür tun, es zu manifestieren. Das ist einer der Gründe dafür, warum so viele Menschen sich ihr Leben lang abrackern und darüber wundern, warum ihre Arbeit so wenige Früchte trägt. Ihre Energie in Bezug auf Geld ist übel. Hier spricht mal kurz der Zaster zu Ihnen, ein Monolog, der Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. »Ja, ich finde es auch toll, mit dir zusammen zu sein.« »Bitte was? Du hältst mich für die Wurzel allen Übels? Wie kannst du das sagen? Du redest doch ständig darüber, dass du gern mehr von mir hättest. Auch wenn du Angst davor hast, dir einzugestehen, dass du mich magst. Und behauptest, ich sei nie für dich da. Du glaubst, Leute, die mich mögen, seien gierige Schweinehunde. Dennoch bist du begeistert, wenn ich auftauche. Und arbeitest hart dafür, dass ich zu dir komme. Du machst dir ständig Sorgen wegen mir. Du findest es schrecklich, dich mit mir beschäftigen zu müssen. Egal, was ich mache, es ist nie genug. Manchmal tust du so, als würdest du ohne mich sterben und behandelst mich dann im nächsten Augenblick wie eine schmutzige Hure. Weißt du was? Ich bin raus. Tschüss, Freak. So oder ähnlich klingt die Beziehung vieler Menschen zu Geld. Deshalb lautet die Frage meiner Meinung nach nicht, warum verdienen wir nicht so viel Geld, wie wir wollen, sondern wie denn auch? Die meisten Leute haben ein so widersprüchliches Verhältnis zu Geld, dass sie einen riesen Zirkus darum machen. Ein ähnliches Tamtam findet man sonst eigentlich nur rund um Religion und Sex. Alle drei Themen sind bis oben hin vollgestopft mit Komplexen, Ängsten und unerschütterlichen, blutig umkämpften Überzeugungen, die eine Menge Leid auf der Welt verursachen. Hätten alle Menschen ein etwas entspannteres Verhältnis zu diesen Themen, könnten Sex, Geld und Religion Anlässe zur größten Freude sein. Albern, oder? Um unbeschwert zu Geld zu kommen, müssen wir verstehen, dass es ein Teil unseres Lebens ist. Und dann behandeln wir es wie jede andere bedeutende Beziehung auch. Wir müssen ihm Aufmerksamkeit schenken, es wollen, es hegen und pflegen. Wir müssen uns darum bemühen, es respektieren, es verehren und es lieben. Wenn Sie gern Geld hätten, müssen Sie Ihre bewusst oder unbewusst bestehende Angst und Abscheu davor loswerden. Auch ich gehörte lange zu denen, die stolz auf ihre Armut waren. Ich fand es viel nobler, mich auf Kunst, Vergnügen und Altruismus zu konzentrieren, als meine Zeit mit der Jagd nach Geld zu verschwenden. Auf gar keinen Fall wollte ich mein tolles Leben dafür aufgeben, schmutzigen Euros hinterherzurennen. Nein, ich war lieber so arm, dass ich mich zwischen einer Versicherung und einem Dach über dem Kopf entscheiden musste. Ich vergeudete lieber wertvolle Zeit darauf, die ich locker auch mit Geld verdienen hätte verbringen können, zur 30 Blocks entfernten Tankstelle zu fahren, nur um einen Cent pro Liter Benzin zu sparen. Ich durchwühlte in Wohltätigkeitsläden Kleidungsstapel auf der Suche nach versteckten Schätzen, schnitt Coupons aus und jagte Schnäppchen hinterher. Ich erforschte, welche Bars in der Happy Hour kostenlose Snacks anboten und ähnlich sinnvolle Dinge. Mein Vorhaben, Geld keine große Rolle im Leben einzuräumen, führte dazu, dass ich praktisch mehr darüber nachdachte, als die, die viel davon besaßen. Was mir nicht klar war, dass es sich nicht um eine Entweder-oder-Situation handelt. Es ist möglich, viel Geld zu verdienen und gleichzeitig ein anständiger Mensch zu bleiben. Man kann Spaß haben, mehr Kunst schaffen, mehr Menschen helfen und mehr bewirken. Oh. Ich musste einfach über meinen Schatten springen. Ich musste die Gleichung Geld haben, Geld wollen, gleich gieriger Drecksack aufgeben. Und ich brauchte einen Plan. Erste Regel für den selbstbewussten Umgang mit Geld: Gehen Sie von Fülle aus, nicht von Mangel. Wenn wir sagen, wir wollen Geld für etwas, ist unser Ausgangspunkt oft: Ich habe es nicht, es existiert nicht, also muss ich es erschaffen. So konzentrieren wir uns auf und glauben an den Mangel. Aber das setzt unsere Frequenz herunter und zieht noch mehr Mangel an. Wenn wir sagen, ich manifestiere 5000 Euro für eine Reise nach Brasilien, schau nur zu, ist unser Glaube an das noch nicht Gesehene stark und unsere Frequenz hoch. Das wirkt sich auf unsere Fähigkeit, Geld anzuziehen, aus. Deshalb hat mein Autokauf so gut funktioniert. Er zwang mich, mich meinen Ängsten zu stellen und meinen Glauben zu stärken. Ich kaufte den Wagen, bevor ich den Beweis dafür hatte, dass die Mittel da waren. Ich kann das Geld zwar nicht sehen, doch ich glaube, dass es da ist und meins sein wird. Ganz sicher. Diese Fülle steht jedem zur Verfügung, auch Ihnen. Unabhängig davon, wie Ihr Leben im Augenblick aussieht. Manche Menschen werden in ein Leben mit Treuhandfonds, exzellenten Verbindungen, unbegrenzten Möglichkeiten und Top-Ausbildungen hineingeboren. Einige von ihnen sind später finanziell äußerst erfolgreich, andere nicht. Manche Menschen wachsen in extremer Armut auf und leben in Pappkartons neben der Autobahn. Einige von ihnen sind später finanziell äußerst erfolgreich, andere nicht. Auch wenn die zu überwindenden Hürden und Kindheitserfahrungen in Bezug auf Geld ganz unterschiedlich sein können, den Erfolgreichen ist doch eines gemein. Es ist der Glaube daran, dass sie sein, tun und haben können, was immer sie sich zum Ziel setzen. Ihre Überzeugungen enthalten den Schlüssel zum finanziellen Erfolg. Glauben Sie daran, dass Sie alles haben können, von dem Sie träumen, dass es bereits wahrhaftig existiert. Und dann ziehen Sie los und holen es sich. Wenn Sie einmal verstanden haben, dass wir in einem Universum der Fülle leben, können Sie auch die einengende Überzeugung über Bord werfen, Sie würden der Welt einen Gefallen tun, wenn Sie nicht allzu viel für sich beanspruchen. Oder auch nicht allzu viel Raum einnehmen. Wenn Sie sich klein machen, versagen Sie Ihre Gaben den Menschen, die Sie empfangen sollen. Sie selbst sind übrigens auch darunter. Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn Ihre Lieblingsmusiker sich nie zugestanden hätten, genügend Geld zu verdienen, um sich Gitarren zu kaufen? Um Musikunterricht zu nehmen, einen Produzenten anzuheuern, sich purpurfarbene Plateauschuhe und enge Glitzerhosen aus Polyester zuzulegen oder Tausende für Studioaufnahmen hinzublättern, ohne die es die Lieder, die Ihnen in der Schulzeit das Leben retteten, nie gegeben hätte. Was, wenn die Flugzeugbauer sich geweigert hätten, genügend Geld zu verdienen, um damit die Forschung, die Materialien, die Firmen, die Ingenieure, den Strom und all die kostspieligen Dinge zu bezahlen, die man braucht, um fliegende Wundermaschinen zu bauen? Solche, die es uns ermöglichen, rund um die Welt zu reisen, an tropischen Stränden rumzufläzen und die Menschen zu besuchen, die uns am Herzen liegen. Je mehr sie haben, desto mehr können sie teilen.